NDR Info. Das Kriminalhörspiel. Unter dem Decknamen Wittgenstein spielt ein Serienkiller mit der Londoner Polizei Katz und Maus, indem er sich eine vom Staat zur Verbrechensbekämpfung geschaffene Computerdatei zunutze macht. Die Fragwürdigkeit eines solchen Überwachungsinstrumentes wird in diesem hochintelligenten Thriller von Philip Kerr auf die Spitze getrieben. Gewalt und Brutalität bestimmen unserem Alltag. Tun Sie Ihren Teil und helfen Sie, unsere Welt ein bisschen friedvoller zu machen. Machen auch Sie den Lombroso-Test. Ein Serientäter, der sich Männer als Opfer aussucht? Ist das nicht ungewöhnlich? Wir haben schon richtig gehört, Chief Inspector Jackowitz. Der Lombroso-Mörder. Ich dachte, Superintendent Challis leitet in dem Fall die Untersuchung. Wo ist das? Was habe ich also damit zu tun? Sir, Sie sehen selbst, ich habe gerade frisch zu tun bekommen. Vergessen Sie das hier. Sie sind mit sofortiger Wirkung abkommandiert. Das ist ein Befehl. Sir? Yes, Sir. Hört. Der Lombroso-Mörder ist ab sofort Ihre Nummer 1. Verstanden? Was ist sein Modus operandi? Nichts besonders Auffälliges. Er schießt immer in den Hinterkopf. 6-mal. Wie die Mafia. Ich ziele immer auf den Kopf. Und das nicht nur, weil ich sicher gehen will. Eher, glaube ich, weil der Kopf, Ihr Kopf und meiner der Ort ist, wo die ganzen Schwierigkeiten angefangen haben. Ihre und meine. Das Wittgenstein-Programm. Nach einem Roman von Philip Kerr. Bearbeitung Leonard Koppelmann. Musik Henrik Albrecht. Teil 1. Blutige Grüße. Meistens führe ich die Hinrichtung nachts durch oder wann sonst es mir meine Arbeitszeit erlaubt. Die Hinrichtung folgt auf eine kurze Überwachungsperiode. Es ist erstaunlich, wie regelmäßig die Ortsveränderungen im Leben der meisten Menschen sind. Infolgedessen geht es normalerweise nur darum, meinem auserwählten Opfer ein Stück weit von seiner Wohnung wegzufolgen und es dann an einem geeigneten Ort zu töten. Ich werde vorläufig nur sagen, dass es sich um Hinrichtungen handelt. Bitte identifizieren Sie sich. Chief Inspector Jacobitz. Identifikation akzeptiert. Dieser Datenträger ist Eigentum der städtischen Polizei Groß-London, Informationsdezernat. Was ist Lombroso? Sie haben Menü unter Punkt 1 gewählt. Allgemeines? Lombroso ist die Abkürzung für Lokalisierung organischer medullarzerebral bestimmter Resonanzen und obligater sozialer Orthopraxie. Ein auf der Grundlage des klassischen Protonenemissionstomographen entwickelter Apparat kann diejenigen männlichen Versuchspersonen erkennen, deren Gehirn ein ventromedialer Kern, VMK, fehlt. Hierbei handelt es sich um einen vor dem optischen Nerv gelegenen Bereich des menschlichen Gehirns, von dem aggressive Reaktionen gesteuert werden. Im Jahre 2010 wurde die Registrierung männlicher britischer Staatsbürger mit dem Ziel eingeleitet, den VMK-negativen Versuchspersonen Behandlung und/oder Beratung anbieten zu können. Das Programm des Lombroso-Computers unterliegt strengen Datenschutzbestimmungen, denen zufolge die Identität VMK-negativer Testpersonen durch Zuteilung eines Decknamens geschützt werden muss. Sollte der Name eines Verdächtigen, der im Verlauf der Untersuchung eines Gewaltverbrechens in den Polizeicomputer eingegeben wird, derjenige einer männlichen Person sein, die sich als VMK negativ erwiesen hat, informiert der Lombroso-Computer den zentralen Polizeicomputer über diese Tatsache. In der bisher zweijährigen Laufzeit hat das Lombroso-Programm eine Rolle bei der Aufklärung von insgesamt 10 Mordfällen gespielt. Commissioner Gilmer persönlich hat dafür gesorgt, dass Sie für die Leitung der Ermittlungen abgeordnet worden sind? Ja. Das habe ich, Frau Staatssekretärin. Er hält wohl große Stücke auf Sie, Chief Inspector. Er braucht halt manchmal den weiblichen Blick, gnädige Frau. Ja, noch eins, Jacobitz. Ja? Bitte enttäuschen Sie mich nicht. Ich will Ergebnisse. Und ich will sie bald. Entschuldigung, bin ich hier richtig bei der Sonderermittlungsgruppe Lombroso? Mein Name ist Waring. Ja, Frau Staatssekretärin. Professor Waring, wir haben nur noch auf Sie gewartet. Sie sind Commissioner Gilman, nehme ich an. Jawohl. Wenn Sie die Freundlichkeit hätten, mich dieser attraktiven jungen Frau hier vorzustellen. Chief Inspector Jacobitz. Sir. Sie haben sicher schon von Professor Warren gehört. Ich habe ihn gebeten, an unserer Sitzung teilzunehmen. Er hat großes Interesse an allem, was mit dem Lombroso-Programm zusammenhängt. Das ist ein wenig bescheiden ausgedrückt. Professor Waring leitet das Institut für Gerichtspsychiatrie an der Universität Cambridge und er ist der wichtigste Berater unserer Regierung für Strategien der Verbrechensverhütung. Waring ist auch der Vorsitzende der Kommission gewesen, auf deren Bericht hin die Durchführung des Lombroso-Programms beschlossen worden ist. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, aber lassen Sie uns jetzt zur Sache kommen. Für wann erwarten wir den Anruf? In etwa 2 Minuten. Detective Colin Bowles von der städtischen Polizei Birmingham wird berichten. Birmingham? Sagten Sie Birmingham? Jawohl, gnädige Frau. Frau Staatssekretärin, Ihr Wahlkreis? Ich glaube nicht, dass Sie viel davon spüren. Natürlich kann man das nicht so einfach sagen, aber Sie geben fast nie einen Laut von sich. Da kann ich sicher sein, weil die Pistole so leise ist. 6 Kugeln in 6 Sekunden. Bei der Arbeit neige ich dazu, auf den Hinterkopf zu feuern. Es gibt eine Menge medizinischer Berichte, die beweisen, dass Verletzungen der vorderen Hirnregion sehr viel häufiger überlebt werden als Verletzungen im hinteren Hirnbereich. Ein Beleg dafür stellen die vielen Boxer dar, die nicht an einem kräftigen Hieb auf die Stirn sterben, sondern daran, dass sie mit dem Hinterkopf im Ring aufprallen. Erstatten Sie Bericht, Detective. Der verdammte Idiot hat den Geheimhaltungsknopf noch an. Oh, Entschuldigung. Schon gut. Tut mir leid, ich hatte noch den gestern Abend, gegen 10 Uhr, wurde die Leiche eines 35-jährigen männlichen Weißen in einer Gasse im Dorf Sally Oak aufgefunden. Der Mann war zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr durch 6 Schüsse in den Hinterkopf getötet worden. Der Pathologe hat in der Leiche 6 konisch-konoide Geschosse gefunden, die aus einer Entfernung von weniger als 10 Metern aus einer hochwirksamen Gasdruckpistole abgefeuert worden waren. Der Tod muss mehr oder weniger sofort angetreten sein. Der Tote wurde später als Sean Andrew Hill, wohnhaft in der Sally Oak Road, Birmingham, identifiziert. Bei der Überprüfung stellte er sich als VMK-negativ heraus. Codename Charles Dickens. Diese Tatsache sowie der Modus operandi des Mörders führen uns zu der Annahme, dass er der gleichen Person zum Opfer gefallen ist, die Henry Lamb, Craig Edward Brownlow, Richard Graham Swanson und Joseph Arthur... Danke, Detective. Joseph Arthur Middlemass. Sie brauchen nicht die ganze Liste vorzulesen. Hat Ihre Spurensicherung irgendetwas gefunden? Nein, wir haben nichts in dieser Richtung gefunden. Und wie steht es mit Zeugen? Hat irgendjemand irgendetwas gehört oder gesehen? Nicht sehr wahrscheinlich, dass Sie etwas gehört haben sollen. Wie schon gesagt, der Mörder hat eine Gasdruckpistole benutzt, um seine Opfer zu töten. Die ist vollkommen geräuschlos. Aber wir stehen noch am Anfang der Untersuchungen und die Ermittlungen dauern an. Sonst noch jemand eine Frage? Vielleicht Chief Inspector Jacobitz. Das ist doch Ihr Spezialgebiet, nicht wahr? Ich habe keine Fragen. Danke, Detective Bowles. Momentan ist es dann alles. Wenn Sie sich darauf verlassen müssen, Ihren Angreifer beim ersten Kontakt zu neutralisieren, Powering. Diese Berührung wird er nie mehr vergessen. Einfach im Handling, effektiv in seiner Wirkung. Powering von Odin Industries. Geben Sie Hintergrundinformationen zum Lombroso-Programm. Sie haben Menü? Unterpunkt 2 gewählt. Hintergründe? In den 90ern des vorigen Jahrhunderts verloren Theorien darüber, aus welchen sozialen und ökonomischen Gründen Menschen Gewaltverbrechen begehen, ihre Glaubwürdigkeit. Die Behauptung, menschliches Verhalten sei beliebig anpassungsfähig, ist nicht mehr gültig. Damit ist auch die Vorstellung, Gewaltverbrechen wurzelten in Wirklichkeit nicht in uns, sondern seien ein von außen her gesellschaftlich produziertes Phänomen, endgültig widerlegt. Es gibt einen biologischen Determinismus zur Gewaltbereitschaft. Das Fehlen des VMK-Kerns macht den Menschen zu einer tickenden Zeitbombe für die friedvolle Gemeinschaft. Wir haben die Mittel, sie zu entschärfen. Lombroso. Wie viele sind es bis jetzt, Commissioner? Es ist der 8. Mord in 8 Monaten. Ich muss Sie sicher nicht darauf aufmerksam machen, dass sich das zu einer peinlichen Angelegenheit auswachsen kann. Nein, das müssen Sie nicht, Frau Staatssekretärin. Das Lombroso-Programm hat uns Unsummen gekostet. Es ist so etwas wie der Vorreiter unserer allgemeinen Politik. Und es wäre höchst bedauerlich, wenn wir das Programm wegen dieses Irren unterbrechen oder gar einstellen müssten. Natürlich, Frau Staatssekretärin. Ich kann gar nicht deutlich genug darauf hinweisen, wie schädlich es für unsere Wahlchancen wäre, wenn die Presse das Ganze an die Öffentlichkeit zerren würde. Insbesondere die Tatsache, dass das Lombroso-Programm der einzige gemeinsame Faktor in 8 Mordfällen ist. Das muss Ihnen doch einleuchten. Natürlich, Frau Staatssekretärin. Ich brauche Vorschläge. Meine Damen und Herren, Norman? Ja? Wenn dieser Wahnsinnige das Programm aufhält, könnte es passieren, dass sich dein Forschungsinstitut nie wieder von dem Schock erholt. Verstehst du, was ich meine? Bei allem Respekt, wir wissen noch nicht einmal, dass es ein Wahnsinniger ist. Trotzdem ist es geschehen. Als erstes würde ich mir vom Dezernat für Computerkriminalität den besten Mann ausleihen. Ich würde ihn den Lombroso-Computer ansehen lassen. Er soll versuchen herauszufinden, was passiert ist. Außerdem würde ich... Ja? Ich würde das gesamte Personal, das am Lombroso-Computer arbeitet, an den Lügendetektor anschließen. Ich kann nicht glauben, was ich da höre, Chief Inspector Jacobitz. Sie nehmen doch nicht ernsthaft an, dass einer der Mitarbeiter von Professor Gleitman lügt. Entweder einer seiner Mitarbeiter oder Professor Gleitman selbst. Wenn ich das so sagen darf, das ist die einzige vernünftige Art, an die Ermittlungen heranzugehen, solange es überhaupt keine Spuren gibt. Wir müssen von innen anfangen und uns herausarbeiten. Der Schlüssel zu dem Muster, dem diese Morde folgen, steckt im Programm selbst. Solange wir uns hartnäckig auf die äußeren Aspekte jedes einzelnen Falles beschränken, werden wir keine Fortschritte machen. Das ist das Vernünftigste, was ich den ganzen Tag gehört habe. Frau Staatssekretärin. Die Erkenntnis, dass ich ein Monstrum bin, trat nicht als Folge des fühllosen Desinteresses eines Schulmädchens ein. Im Gegenteil. Das Dämmern der Wahrheit war das, was bei einer geheimnisvollen medizinischen Untersuchung herauskam, zu der ich mich in einem schweren Anfall von Staatsbürgerbewusstsein gemeldet hatte. Vor einer Minute war ich noch, soweit das irgendjemand feststellen konnte, normal. 15 Minuten später war ich eine medizinische Ausnahmeerscheinung, wie sie nur in 3 von 100.000 Fällen auftritt. Andere können das Wesen meiner Monstrosität ebenso wenig anhand von Sinneseindrücken erfassen, wie ich es selbst begreifen kann. Aber sie ist natürlich auf empirischem Wege festgestellt worden. Dabei geht es nicht um so etwas Primitives wie einen abweichenden Körpertypus oder dergleichen. Im Gegenteil. Ich bin ein geradezu klassischer Leptosom. Könnten Sie mich nackt sehen, so stünde ein hagerer männlicher Körper von zartem Bau und mit leichter Muskulatur vor Ihnen. 3. Somatogene Bestimmungsfaktoren von Gewaltverbrechen. Man geht heute davon aus, dass die meisten geistigen Störungen eine organische Ursache haben. Eine ähnliche Revolution des Denkens hat auf dem Gebiet der organischen Pathologie und ihrer Beziehung zu Gewaltverbrechen stattgefunden. Die neurologische Forschung hat im Gehirn den ventromedialen Kern, VMK, der sowohl bei der Nahrungsaufnahme wie bei aggressivem Verhalten eine Rolle spielt, entdeckt. Bei Gehirnuntersuchungen an freiwilligen männlichen Strafgefangenen entdeckte man, dass das Fehlen oder die Amputation des VMK die Aggressionsbereitschaft außerordentlich steigerte. Die Forschungsresultate wurden von Professor David Gleitman von der Abteilung für gerichtsmedizinische Neuroendokrinologie am Londoner Institut für Gehirnforschung aufgenommen. Er entdeckte, dass einige Gewaltverbrecher überhaupt keinen VMK besaßen, dass sie also VMK-negativ waren. Diese bahnbrechende Entdeckung wurde zunächst auf operativem Wege gemacht. Später jedoch ermöglichte es einen Durchbruch in der Technologie der Protonenemissionstomographie, die sogenannte PET-Untersuchung, detaillierte Farbaufnahmen des Gehirns im Schädel des lebenden Menschen zu machen. Gleitman konnte so in wenigen Minuten die Anwesenheit oder Abwesenheit eines VMK und dementsprechend das Vorliegen oder Fehlen latenter Kriminalität feststellen. Vom äußeren Anschein her würde man mich sicher für einen ausgeglichenen Menschen halten. Seien wir uns über eines klar, die Rede ist nicht von Mr. Edward Hyde. Ich bin höflich, wohlerzogen, halte alten Damen die Tür auf und bin jungen Müttern mit Kinderwagen auf der Rolltreppe behilflich, ganz normal. Im vorigen Jahrhundert hat der italienische Kriminalist Cesare Lombroso versucht, Kriminalität anatomisch zu erklären. Es war natürlich alles Unsinn. Lombroso war auf dem Holzweg, als er versuchte, kriminelle Neigungen in Beziehung zu Dingen wie der Größe von Nase, Mund und Ohren eines Menschen zu setzen. Aber die neuere neurologische Forschung hat bewiesen, dass er auch nicht so weit daneben lag. Zufällig sind meine eigenen Ohrläppchen groß. Und Lombroso, der erste Lombroso, hätte mich möglicherweise als Verbrechertyp eingeordnet. Vielleicht ist es ja gut, dass niemand wissen kann, was im Kopf eines anderen vorgeht. Niemand außer dem zweiten Lombroso weiß das. Und das ist so etwas wie eine Tautologie. bereisen Sie mit der Reality Approximation Machine SS-27 unvorstellbare Welten. Sie streifen den Bodysuit über, legen den Helm an und los geht's. Seien Sie Rennfahrer, Fußballspieler, betreten Sie fremde Galaxien, bereisen Sie vergangene Welten, kämpfen Sie mit Dinosauriern, Western, Invasionstruppen. So real waren künstliche Welten noch nie. Entfliehen Sie dem Alltag und begehen Sie jeden Tag ein neues Abenteuer. SS-27. Wir haben tausende Welten für Sie erschaffen. Join us. 4. Durchführung. Im Jahre 2011 wurde das Lombroso-Programm initiiert, unter Einsatz eines speziell entworfenen Computers und einer Anzahl von Überprüfungszentren in London, Birmingham, Manchester, Newcastle und Glasgow. Den wenigen, von denen sich herausstellt, dass sie VMK negativ sind, wird insoweit Vertraulichkeit zugesichert, als nur der Computer ihre wahre Identität kennt. Ihnen wird erklärt, dass der Lombroso-Computer die Vertraulichkeit betreffs VMK-negativer Personen nur aufheben wird, wenn der Name des Betroffenen im Verlauf polizeilicher Ermittlungen über ein Gewaltverbrechen auftaucht. Die VMK-Negativen werden zur Teilnahme an einer persönlichen Beratung eingeladen, bei der Ihnen die Bedeutung des Untersuchungsresultats von einem qualifizierten Therapeuten erläutert wird. Primäres Beratungsziel ist Hilfeleistung. Zur Behandlung werden somatische Therapien, üblicherweise Östrogen und oder Psychopharmaka, angeboten. Lassen Sie es nicht gar nicht so weit kommen. Machen Sie den Test bei dem Lombroso-Institut in Ihrer Nähe. Wer vorsorgt, hat später nicht das Nachsehen. An einem Nachmittag vom anständigen Bürger zum sozialen Paria. Ich hätte wohl das Humoristische daran sehen sollen. Ich, der Rechte, der Mann, der ständig über Gesetze und Ordnung redet, ein Befürworter der Todesstrafe, der jetzt plötzlich selbst auf die andere Seite geschleudert wird. Welch erhabene Ironie. Und was für eine Ungerechtigkeit. Schließlich habe ich sie doch wegen ihres Lombroso-Programms gewählt. Ich hatte so etwas für eine gute Idee gehalten. Und was passiert? Mir drückt man das keinsmal auf. Zumindest in einer Computerdatei. Ich gehörte nicht zu denen, die ein großes Geschrei über die Freiheit des Bürgers und den großen Bruder anstimmten. Ich habe 1984 nicht einmal gelesen, was soll's. Das Verfallsdatum ist ohnehin längst abgelaufen. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto dringlicher wurde der Wunsch, meinen Namen und meine Nummer in diesen Dateien zu löschen. All die Vertraulichkeitsgarantien, die mir vor dem Test so unwichtig erschienen, konnten mich jetzt nicht mehr überzeugen. Ich kam mir vor wie jemand, den man überredet hat, einen halben Liter Blut zu spenden, um ein Leben zu retten, und der dann entdeckt, dass es dazu bestimmt ist, einen Schwarm Vampir-Fledermäuse im Zoo zu füttern. Und dann auch noch Fledermäuse, von denen ich nicht wusste, ob sie nicht eines Nachts kommen und mich im Schlaf überfallen würden. Der beste Mann in der Abteilung für Computerverbrechen ist meiner Meinung nach Sergeant Yat Chang. Was ist das für einer? Yat, ein Chinese. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass der Prince of Wales so heißt. Also wenn Sie mich fragen, der Mann ist gut. Wo es um künstliche Intelligenz geht, weiß er einfach alles. Und er kann sich eine ganze Menge vorstellen, was noch gar nicht erfunden ist. Gilmore sagt, ich soll Ihnen meinen besten Mann leihen. Aber euer Laden ist mir unheimlich. Ihr habt es doch mit einem Irren zu tun, oder etwa nicht? Normalerweise ist das Gefährlichste, womit Yat zu tun hat, ein Kurzschluss. Also, offen gesagt, wenn es auch nur die leiseste Chance gibt, dass ihm bei euren Ermittlungen etwas passiert, schicke ich sie lieber wieder nach Hause und lasse es auf ein Disziplinarverfahren ankommen. Ja, beruhigen Sie sich. Ich werde ihn nicht einmal Zahnseide benutzen lassen, damit sein Mund nicht anfängt zu bluten. Alles, was ich von ihm will, ist eine Spurensicherung am Computer. Niemand erwartet, dass er einen Mörder überredet, die Pistole wegzuwerfen. Was für ein Computer? Ein Paradigma 5. Und das Betriebssystem? Das Datennetzwerk der Europäischen Gemeinschaft. Scheiße. Noch gar nicht so lange her, dass Sie es installiert haben. Wo ist die undichte Stelle? Das Institut für Gehirnforschung. Der Lombroso-Computer. Ja. Ich glaube, ich habe so etwas läuten hören. Ja, behalten Sie es aber bitte für sich. Das Innenministerium ist ganz hübsch nervös wegen der ganzen Angelegenheit. Ich will von Ihrem Mann wissen, ob das Leck innen oder außen liegt. Was meinen Sie, geht es von außen? Vor 20 Jahren galten die amtlichen Datennetze als unüberwindbar. Innerhalb von 5 Jahren hatte sich herausgestellt, dass das System mehr Löcher hatte als ein russisches Kondom. Computersysteme werden von Menschen entworfen, verstehen Sie? Und Menschen irren sich manchmal. Und manchmal sind sie korrupt. Das wahrscheinlichste Drehbuch für den Fall? Irgendjemand hat nicht aufgepasst. Wahrscheinlich wechseln sie im Gehirnforschungsinstitut jeden Tag das Passwort. Vielleicht fällt es den Leuten, die dort arbeiten, schwer, sich das Wort zu merken. Einer schreibt es sich auf oder er bittet jemanden, es sich für ihn zu merken. So kann ein Unberechtigter das Passwort sehen oder hören und er ist drin. Es könnte so etwas Einfaches sein. Natürlich genügt es nicht, dass er ins System eindringt. Er muss auch noch die Übertragungskodierung entschlüsseln. Und dazu braucht er ein Protokollanalysegerät. Sergeant Chang, ich sollte mich melden. Yat, komm bitte in mein Büro. Ich will dich jemandem vorstellen. Ich habe mich schon immer für alle möglichen Elektrogeräte interessiert. Infolgedessen war es für mich, als ich im Warteraum des Gehirnforschungsinstituts saß und auf meine PET-Untersuchung wartete, eine natürliche Reaktion, dass ich versuchte, das Fernsehgerät in Ordnung zu bringen, das da herumstand und nicht funktionierte. Das Problem war einfach ein unscharf eingestellter Kanal. Als ich die Tischantenne ausrichtete, konnte ich etwas beinahe Lesbares erkennen. Ein Bild der Daten, die jemand in den Lombroso-Computer eingab. Irgendwo im Institut strahlte ein Bildschirm Schwingungen auf der gleichen Wellenlänge wie der Fernseher aus. Es war kein besonders scharfes Bild, nichts als schwarze Buchstaben vor einem weißen Hintergrund und die Ränder waren verschwommen. Aber ich konnte ohne weiteres einen allgemeinen Zugangscode, das persönliche Schlüsselwort des Anwenders und das Tagespasswort des Lombroso-Systems erkennen. Ich kann nicht behaupten, dass ich mir die Daten damals bewusst gemerkt hätte. Ich glaubte ja noch, den PET-Test ohne Schwierigkeiten zu bestehen und hatte keinen Grund, so etwas zu tun. Vielleicht sind diese Dinge eben doch vom Schicksal bestimmt. Vor dem ersten Problem stand ich, sobald ich die Telefonnummer des Gehirnforschungsinstituts gewählt hatte. Es war gar nicht an das öffentliche Telefonnetz angeschlossen. Sie verwendeten ein privates Netz, das neue Datennetzwerk der Europäischen Gemeinschaft EGDN. Schicksal. Das Computersystem an meinem Arbeitsplatz ist an das EGDN angeschlossen. Alle Arbeitgeber der öffentlichen Hand, Polizei, Steuerbehörden, Zollamt, Gesundheitswesen und so weiter sind angeschlossen. Jedenfalls schaltete ich den Computer ein. Und solange er bootete und auf Leitung ging, fing ich an zu schlucken. Dilantin für längere Perioden erhöhter Konzentration, Hydergine zur generellen Intelligenzerhöhung durch Schaffung zusätzlicher Synapsen, und dann noch Vasopressin, ein Nervenhormon, das Erinnerungsvermögen verbessert. Und um richtig in Fahrt zu kommen, krönte ich den Drogencocktail, den ich schon geschluckt hatte, mit einem Schuss Kokain. Haben Sie schon einmal Koks in die Vene gespritzt? Das schlägt im Gehirn ein wie ein Elektroschocker. Man fühlt sich wie im Schleudersitz einer F-26. Alle Bordkanonen laufen heiß und das Lasersystem hält dich eng am Feind. Nicht dieses beschissene Land. Was glauben Sie nicht an diesem Land, Sergeant? Zum Beispiel der beschissene Verkehr. Na gut, aber ohne Ihre ganze Computerausrüstung hätten wir ja zu Fuß gehen können. Schließlich ist es nicht gerade weit. Wow. Haben Sie die Wolke dort gesehen? Bewegt sich der Himmel immer so für Sie? Wenn Sie wollen, dass die Erde für Sie bebt, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Ja, mein Junge, persönlich habe ich nichts gegen Leute wie Sie. Aber in Ihrem Fall wäre ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Verstanden, Sergeant? Das Problem mit euch Langnasen ist, dass ihr keinen Sinn für Humor habt. Haben Sie Geduld. Ich werde sofort über die nächste Hinrichtung berichten. Kaltblütig, wie Truman Capote gesagt hätte. Lassen Sie mich vorher nur schnell den letzten Faktor in der neuen Gestalt meines Lebens erwähnen. Nach meiner überaus erfolgreichen Nacht am Computer hatte ich nicht nur meinen Namen aus der Datei eliminieren können. Überdies fielen mir die Daten aller meiner VMK-negativen Brüder in die Hände. Ich sag ja immer, Datenschutz ist eine Garantie ohne Mindesthaltbarkeitsdatum. Und die von Lombroso ist wohl gerade abgelaufen. Ich fragte mich, ob ein Mensch, der plötzlich seine wahre Aufgabe im Leben erkennt, verpflichtet ist, alles aufs Spiel zu setzen, um sie zu erfüllen. Nur die Aussicht auf den Tod, den eigenen oder den anderer, verleiht dem Leben Realität. Selbstschöpfung durch Vernichtung. Und um wie viel mehr, wenn die anderen, die zerstört werden müssen, selbst eine Gefahr für die Gesellschaft sind, wenn das Töten einem höheren Zweck dient. Der Tod ist die einzig wahre Gewissheit. Beim Tod ändert sich die Welt nicht, sondern hört auf. Der Tod ist kein Ereignis des Lebens, aber Töten. Töten ist ein Ereignis. Betrachten Sie die Idee des Tötens. Die Behauptung des eigenen Seins, die Leugnung des Seins eines anderen. David Lightman, ich bin hier Professor für Neuroendokrinologie. Ich leite das Forschungsinstitut und das Programm. Das ist Sergeant Chang von der Abteilung für Computerverbrechen. Hi. Mein Name ist Jakowitz. Ich bin vom Innenministerium angewiesen worden, Ihnen jede Unterstützung zu gewähren. Wenn das Ihnen nichts ausmacht? Dann werde ich mich mal mit den Gegebenheiten bekannt machen. Chief Inspector? Bitte fangen Sie an, Sergeant. Sagen Sie, Herr Professor, führen Sie eigentlich immer noch Untersuchungen im Rahmen des Lombroso-Programms durch? Jedenfalls habe ich keine Anweisungen bekommen, aufzuhören. Das stimmt doch, oder etwa nicht? Das Innenministerium hat uns nicht angewiesen, die Untersuchungen einzustellen. Es geht wohl kaum darum, dass dazu eine Anweisung nötig wäre. Unter den vorliegenden Umständen könnte ich mir vorstellen, dass Sie von selbst aufhören möchten. Jedenfalls so lange, bis wir herausgefunden haben, wo die Sicherheitslücke liegt. Wir müssen wohl von der Annahme ausgehen, dass der Mörder oder die Mörderin bereits über alle Informationen verfügt, die er oder sie benötigt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man bei Mördern dieses Typ sicherheitshalber gar keine unbewiesenen Annahmen machen sollte. Aber wenn hier überhaupt Annahmen gemacht werden, würde ich es vorziehen, sie selbst zu machen, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber das Programm jetzt zu unterbrechen, wäre doch nichts weiter, als die Stalltür abzuschließen, nachdem... Chief Inspector, mir scheint, Sie haben die beträchtlichen Investitionen nicht hinreichend beachtet, die für ein Projekt dieser Größenordnung aufgebracht worden sind. Es gibt noch andere und weitaus komplexere Aspekte dieser Angelegenheit als Fragen der individuellen Sicherheit. Mein nächstes Opfer, Deckname Bertrand Russell, war Kunstliebhaber. Jeden Mittag pünktlich um 12.45 Uhr ging Russell zur Tate Gallery und verbrachte etwa 30 Minuten, damit sich Bilder anzusehen. Seine Züge hatten etwas von einem Gnom. Der abstoßende Eindruck wurde noch durch seinen zu großen grauen Mantel verstärkt, der mich an Dopi in Schneewittchen und die sieben Zwerge erinnerte. Nur, dass dieses Wesen nichts Wohlwollendes, nichts Freundliches an sich hatte. Wenn je ein Mensch ausgesehen hat, wie man sich einen potenziellen Mörder vorstellt, dann Bertrand Russell. In einem Augenblick, ich glaube, es war, als er sich über eine Vitrine mit Aquarellen von William Blake beugte, hat er aufgeblickt, mich angesehen und gelächelt. Er hat gelacht, als sei ich ein kleines Kind, das etwas ganz unglaublich Süßes sagt. Jetzt war ich zum ersten Mal wirklich wütend auf ihn. Ich zog die Waffe aus dem Schulterhalfter und feuerte genau in die Mitte seiner minder bemittelten Stirn. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das Geräusch gehört habe, an dem man einen erfolgreichen Kopfschuss erkennt. Erst da fiel mir auf, dass ich ihn in die Stirn und nicht in den Hinterkopf geschossen hatte. Wie ich das sonst immer tue. Oliver John Mayhew, wohnhaft 137 Lander Road, London, SW9. 6 Kopfschüsse aus geringem Abstand gegen 1.20 Uhr heute Mittag. Der Wärter hat ihn gefunden. Hat angeblich nichts gesehen und nichts gehört. Tot? Noch nicht. Sie haben ihn ins Westminster-Krankenhaus abtransportiert. Ich habe einen Beamten mitgeschickt. Für den Fall, dass er noch die Chance zu einem letzten Monolog hat. Hat irgendjemand von den Kunstfreunden etwas gesehen? Scheint nicht so. Und wenn, dann haben sie es wahrscheinlich für eine Performance gehalten. Am helllichten Tage. Und keinen einzigen Tatzeugen. Oh mein Gott. Ich wusste, dass es ein Fehler war, ihn ins Vorderhirn zu schießen. Das kommt davon, wenn man ungeduldig ist. Also, ich habe natürlich nicht den mindesten Zweifel daran gehabt, dass Russell visuell behindert sein würde. Schließlich liegen der Sehnerv, das Septum und der proptische Bereich alle in diesem Teil des Gehirns. Also war die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendetwas würde identifizieren können, außer der Innenseite seiner eigenen Augenlider, all dem zum Trotz, was die Zeitungen behaupteten, recht gering. Scheiße, was ist los mit Ihnen? Krankenhäuser. Es ist immer das Gleiche. Ich vertrag den Geruch nicht. Ja gut, aber kollabieren Sie hier nicht, ja? Das können Sie sich nicht leisten. Fühlen Sie sich noch imstande, Ihren Bericht zu erstatten? Das sieht ziemlich hoffnungslos aus. Er hat mehr Löcher im Kopf als eine Bowlingkugel. Außerdem hat er viel Blut verloren. Aber im Unfallwagen ist er kurz zu sich gekommen. Warten Sie. Er hat gesagt, hier, diese Schweine, sie haben gelogen. Ich hätte wissen sollen, dass sie von Anfang an vorhatten, mich umzubringen. Sie haben gelogen. Gehirn. Gehirn? Und er hat nur das eine Mal gesprochen? Chief Inspector Jacobitz? Ja, Doktor? Es tut mir leid. Ihr Mann ist nicht mehr zu Bewusstsein gekommen. Gehirnfunktionen sind ein faszinierendes Gebiet. Wenn Sie daran zweifeln, versuchen Sie doch einmal darüber nachzudenken, welcher Teil Ihres Gehirns eben jetzt nachdenkt. Versuchen Sie es. Schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf ein Bild Ihres eigenen Gehirns. Von oben gesehen sieht Ihr Gehirn etwa Dantes Inferno ähnlich. Ein Loch, in das die Seelen der Verdammten geschleudert werden. Ein Ort, an dem sich ihr Fleisch und ihr Körper umeinander winden und kaum Raum finden, die verzweifelten Qualen der Verdammnis voneinander getrennt zu halten. Eine grauenhaft zusammengepresste menschliche Masse, eine Gänseleberpastete der Gedanken. Von unten gesehen wird ihr Gehirn auf obszöne Weise hermaphroditisch. Die Stirnlappen treffen aufeinander wie Schamlippen. Darunter erinnern Varots Brücke und Medulla oblongata an einen halb erigierten Penis. Aber wo, so werden Sie fragen, wo zwischen all diesen Lappen und Hemisphären, den Stämmen und Strängen, Fissuren und Knospen, wo sind da die Gedanken? Das logische Bild der Tatsache. Wir müssen das Bild auf einen Maßstab von einem Tausendstel Millimeter reduzieren, um das einfachste Element des Geschehens, das Neuron, zu finden. Können Sie sich das jetzt vorstellen? Die synaptischen Sprünge von einem Neuron zum anderen gehen so schnell vor sich, dass es verzeihlich ist, wenn Sie die ersten 10.000 Mal übersehen und hören Sie hin. Können Sie die elektrische Energie hören, die von diesen Synapsen erzeugt wird? Sie hören sie? Mein Glückwunsch, Sie denken. Also, denken Sie jetzt daran, wenn Sie die Gesamtheit der wahren Gedanken, die logischen Bilder der Tatsachen zusammenfassen könnten, hätten Sie ein Bild der ganzen Welt. Wir können nicht denken, was wir nicht denken können. Und was wir nicht denken können, das können wir auch nicht sagen. An diesem Geschoss ist Mayhew gestorben. Die und noch 5 von ihren Schwestern. Ihr Mörder weiß, was er tut. So viel kann ich Ihnen verraten. Diese kleine Schönheit hat einiges an Wucht. Und es ist der gleiche Typ, mit dem die anderen getötet worden sind? Ja. Wie funktioniert sie? Schon die Hülsen sind Meisterwerke der Präzisionsmechanik. Eine geschliffene Messinghülse mit geschlossener Druckluftkammer. Ein einfaches und wirksames Ventilsystem. Heißt das, dass unser Mörder seine eigene Munition herstellt? Nein. Es geht, wie gesagt, um Präzisionsmechanik. Man kann die Patronen in jeder Waffenhandlung kaufen und man kann jede beliebige Kugel draufsetzen. Insoweit hat Ihr Mann seine eigene Munition fabriziert. Und zwar schwere Munition mit konisch-konoidem Hohlkopf, zugespitzt und stromlinienförmig. Wie sieht die Waffe dazu aus? Etwa so. Sieht aus wie eine normale Pistole. Sie tut auch alles, was man von einer normalen Pistole erwarten würde. Um in eine Welt der annähernden Realität einzudringen, braucht man die geeignete Ausrüstung. Meine eigene Reality Approximation Machine und ihre Körperelemente sind auf der Höhe der Technik. Ursprünglich habe ich die RA zu therapeutischen Zwecken gekauft, um meine Aggressionen zu bekämpfen. Und ein paar handelsübliche Programmdisketten für meine persönlichen Bedürfnisse mobilisiert. Wenn ich mehr Feindseligkeit empfand als normalerweise, schlüpfte ich in die Körperelemente und schaltete mich ein. Sekunden später befand ich mich in einer virtuellen Realität und war mit einer Auswahl tödlicher Waffen ausgerüstet, die es mir erlaubten, eine Anzahl höchst realistischer Opfer zu ermorden, zu verstümmeln und zu vergewaltigen. Aber inzwischen weiß ich, dass ich keine Feindseligkeit zu empfinden brauche, um das Bedürfnis zu haben, diese Programme einzuschalten. Und ich glaube, das Ganze hat mich einigermaßen stabilisiert. Es ist 3 Uhr morgens. Tada! Früher Vogel fängt den Wurm. Ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt. Wissen Sie, wie spät es ist? Natürlich weiß ich, was die verdammte Uhr zeigt. Gerade erst hat meine Frau angerufen, um mir zu sagen, wie beschissen spät es ist. Sie wollte wissen, warum ich immer noch hier im Gehirnforschungsinstitut bin, statt nach Hause zu kommen und sie zu vögeln. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr das fehlt. Da haben Sie verdammt recht. Hören Sie, Chang, erzählen Sie mir, was Sie zu erzählen haben, damit ich wieder einschlafen kann. Sie kleiner gelber Armleuchter. Sie sollten da wirklich aufpassen. Ich könnte Sie beim Verein gegen rassistische Verfolgung anzeigen, wenn Sie noch einmal so etwas sagen. Ich habe Ihr Problem gelöst, weiße Herrin. Sie meinen, Sie können die Sicherheitslücke erklären? Erst habe ich mich nicht getraut. Dann hat ein Freund mich zum Test mitgenommen. Jetzt bin ich froh, denn ich habe Gewissheit. Lassen Sie sich nicht länger bitten. Bringen Sie es hinter sich. Der Lombroso-Test. Erstens. Der Eindringling kam von außen. Ich habe den Computer darauf programmiert, alle Vorgänge der letzten 12 Monate darauf zu überprüfen, ob irgendeiner von einem nicht identifizierten Terminal ausgegangen ist. Und Sie werden es nicht glauben. Ich habe einen gefunden. Datum 22.11.2012. Das System selbst gehört zum Datennetzwerk der Europäischen Gemeinschaft. Und das heißt, dass nur jemand, der Zugang zum EGDN hat, in das Lombroso-Programm eindringen konnte. Es ist unser Verdächtiger höchstwahrscheinlich im öffentlichen Dienst beschäftigt. Mhm. Er ist schlau. Die Tatsache selbst, dass er ein Terminal außerhalb des Instituts benutzt hat, hat das zusätzliche Sicherheitssystem des Computers aktiviert. Damit sollen nicht autorisierte Personen daran gehindert werden, weiter voranzukommen. Nicht autorisiert? Hatte er keine Benutzernummer und das Passwort des Tages? Doch, hatte er. Das Passwort, das er benutzt hat, war Chandler. Fragen Sie mich nicht, wie er daran gekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls noch nicht. Nein, wenn er nicht autorisiert war, dann einfach, weil sein Terminal keine Identifizierungsnummer im System hatte. Verstanden. Das Sicherheitssystem war die holographische Darstellung eines dreiköpfigen Hundes. Zauberus. Kennen Sie das Programm? Nein, aber ich verfüge über so etwas wie klassische Bildung. Na, der Einbrecher offenbar auch. Das ist das Problem mit den Typen von der Computersicherheit. Die glauben immer, alle seien so unwissend wie sie selbst. Ich muss wohl annehmen, dass unser Einbrecher dem Cerberus entkommen ist, richtig? Entkommen? Er hat ihn betäubt. Einen computergesteuerten Hund betäubt? Wie macht man denn das? Zu umständlich zu erklären, aber es ist eine Technik, die generell als trojanisches Pferd bezeichnet wird. Es gibt viele verschiedene Variationen davon, aber die Grundidee ist klar. Ich fürchte die Griechen und doppelt, wenn sie schenken oder so. Schlau. Der eigentliche Trick kommt erst noch. Unser Einbrecher hat es darüber hinaus geschafft, eine komplette Adressenliste der erfassten VMK-Negativen herauszuholen. Wirklich gerissen, der Kerl. Wenn Sie damit fertig sind, den Eindringling zu finden, sind Sie in der Lage, mir auch so eine Liste zu beschaffen? Hm, hab ich schon. Passen Sie auf, wohin Sie den Rauch blasen. Er stört das Hologramm. Verzeihung. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wenn mein Name in der Lombroso-Datei stünde, würde ich dem Datenschutz im System trauen? Garantiert nicht. Also würde ich versuchen, meinen Namen und meine Adresse so schnell wie möglich zu löschen. Und? Ich habe nacheinander Decknamen eingegeben, von denen ich mit Sicherheit wusste, dass sie ausgegeben worden waren und um Bestätigung gebeten. Und plötzlich bei einem teilte mir Lombroso mit, dass es im System keinen derartigen Namen gibt. Wie lautet der Deckname? Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. Der Name ist ein Urzeichen. Und durch keine Definition weiter zu zergliedern. Aber es gibt Namen, die, wenn sie einmal gegeben sind, voll von mystischer Bedeutung scheinen. Namen sind Macht. Der Name Jehovas galt als zu heilig, um ihn auch nur auszusprechen. Vor dem Namen Jesu beugt sich jedes Knie. Der Name des Sumpfes aber war Verzweiflung. Es gibt Namen, die Wunder wirken. Es gibt Namen, die muss man aus den Büchern streichen und andere kann keiner heilen. Mein Name ist Legion, denn unser sind viele. Ich bin zum Namen geworden. Einmal ehrlich, mögen Sie Ihren Namen? Wollten Sie als Kind nicht anders heißen? Einen besser klingenden Namen haben, einen Namen mit mehr Schwung, mehr Elan? Hast du deinen Freunden erstmal erklärt, du seist X, werden sie in alle Ewigkeiten in Begriffen von dir denken, die man als X ausdrücken kann. Der Name bedeutet den Gegenstand. Der Gegenstand ist seine Bedeutung. Ich kann nur von den Namen sprechen. Sie aussprechen kann ich nicht. Aber ein Leben lang eine Bedeutung zu tragen, die ich nicht selbst gewählt habe, erscheint mir unerträglich. Der Doktor, der die Daten unseres Wittgenstein erfasst hat, konnte sich auch unter Hypnose nur vage an den Mann erinnern. Ich habe eine Phantomzeichnung anfertigen lassen. Und wie geht es jetzt weiter? Chang glaubt, er habe eine Methode gefunden, in die Datenbank des Lombroso-Programms einzudringen. Er hat damit begonnen, Jake, ersparen Sie mir die technischen Erklärungen. Wenn Sie es für eine gute Idee halten, tun Sie es. Ich habe auch einen Formbrief an alle VMK-Negativen vorbereitet, die sich in Behandlung begeben haben. Außerdem möchte ich ein paar Anzeigen in der Tagespresse schalten. Nur eine Liste von Decknamen, sonst nichts. Und die Aufforderung, eine bestimmte Nummer anzurufen. Dazu brauche ich wohl die Genehmigung des Innenministeriums. Wir müssen wenigstens versuchen, all diese Männer zu warnen. Schließlich und endlich... Ich werde sehen, was ich machen lasse, Jake. Ich kann nichts versprechen. Sonst noch etwas. Vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Augenblick. Es ist eine etwas wilde Idee. Ich möchte es lieber gleich hören, Jake. Egal, wie fantasievoll sie klingt. Ich bin überzeugt davon, dass unser Mann glaubt, im öffentlichen Interesse zu handeln. Wie meinen Sie das? Er bringt Leute um, die sich als VMK-negativ entpuppt haben. Männer, die selbst potenzielle Mörder sind. Ich bin sicher, unser Mann, also, er könnte sich eine Rechtfertigung für seine Taten zurechtgelegt haben. Ich möchte ihn ein bisschen aus der Reserve locken, ihn in so etwas wie einen Dialog verwickeln. Und wie wollen Sie das anstellen? Ich möchte mich ans Fernsehen wenden und etwas über diese Mordfälle sagen. Ich muss ihn provozieren. Und wenn Sie es schaffen und er Verbindung aufnimmt, was dann? Vielleicht klammere ich mich ja an ein paar Strohhalme, aber offen gestanden, es sind allenfalls die fragmentarischen Daten, die es uns möglich machen, ein Bild von dem Mann zu gewinnen. Ich meine, eine systematische, kumulative Profilerstellung. Nach was für einem Menschen suchen wir Ihrer Meinung nach, Jake? Es handelt sich jedenfalls nicht um einen desorganisierten Asozialen, so viel ist sicher. Der Täter ist ein schlauer, methodisch vorgehender, berechnender Mörder, für den der Mord Selbstzweck ist. Das ist in sich schon höchst ungewöhnlich. Die meisten Serienmorde sind Lustmorde. Aber dieser Mann wird von nichts anderem angetrieben, als dem Gefühl, eine Aufgabe erfüllen zu müssen. Und das macht ihn gefährlich. Guten Abend, meine Damen und Herren, bei Newsline. Eine Serie von Morden erschüttert zurzeit Großbritannien. Wir schalten zu diesem Thema live ins Headquarter der London Police. Ich begrüße Chief Inspector Jacobitz. Guten Abend. Guten Abend. Gehen Sie beim derzeitigen Stand der Ermittlungen von einem Serienmörder aus? Die Polizeibehörden neigen mittlerweile dazu, eine Anzahl von anscheinend zusammenhanglosen Morden an Männern als die Taten einer Person zu betrachten. Haben Sie schon einen Anhaltspunkt zum Täter? Auf der Grundlage der Beschreibung, die das jüngste Opfer des Mörders Oliver Mayhew vor seinem Tod gegeben hat, können wir nun eine Phantomzeichnung des Mörders vorlegen. Laut Beschreibung handelt es sich um einen 35- bis 40-jährigen Mann von mittlerer Größe mit gewelltem braunem Haar, blauen Augen, scharf geschnittenem Gesicht und schlankem Körperbau. Verstehe. Gibt es eine besonders gefährdete Personengruppe? Alle Opfer waren unschuldige Männer, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerten, als der Mörder zuschlug. Keiner von ihnen hatte Grund zu der Annahme, der Mörder werde ihn auswählen. Ui, das ist wirklich außergewöhnlich. Das heißt, dass es jeden von uns Männern, also unterschiedslos jeden Mann erwischen kann? Ja. Jetzt möchte ich noch ein Wort an den Mörder richten. Wer immer Sie sein mögen, stellen Sie sich. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Sie fair behandelt werden und dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass Sie angemessene medizinische Behandlung erhalten. Ich möchte von noch mehr Menschenleben vermeiden. Gehen Sie davon aus, dass war das nicht süß von ihr? Ja, das scheint. Sie würde also versuchen, dafür zu sorgen, dass man mich für schuldunfähig wegen Geisteskrankheit erklärt, natürlich. Aber auch ich die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass ich einfach total verrückt bin. Wenn man 9 Männer ermordet hat, sollte man das tun. Ich habe Ihnen alles gesagt. Am amüsantesten fand ich meine Personenbeschreibung. Und das Phantombild. Man sieht so ein Phantombild und sagt sich, wenn jemand, der so aussieht, frei durch die Gegend lief, dann wäre er schon x-mal verhaftet worden, nur weil er so seltsam aussieht. Ich glaube, ich muss mich einmal mit Chief Inspector Jacobitz unterhalten. Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht! Die von Ihnen identifizierte Person hat sich bei einem Test als VMK-negativ erwiesen und ist somatisch zu Gewaltakten prädisponiert. Äußerste Vorsicht bei der Kontaktaufnahme ist geboten. Bitte vernichten Sie diese Mitteilung. Bitte vernichten Sie diese Mitteilung. Bitte vernichten Sie diese Mitteilung. Was ist denn mit Ihnen los? Haben Sie in der Lotterie gewonnen? Kann sein. Also schießen Sie schon los. Ich habe gerade eine Telefonnummer und einen Namen eingegeben, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt waren. Und der Lombroso-Computer hat reagiert. Ein Typ namens John Martin Babbitton. Gleichzeitig entdeckt der Polizeicomputer in Kidlington, dass dieser Babbitton wegen Computerbetrugs und Mordversuchs vorbestraft ist. Machen Sie keine Witze. Und was sagen Sie dazu? Er hat ein Philosophiediplom und war wegen psychischer Störungen in Behandlung. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Haben Sie die Akte da? Das ist das Merkwürdige daran. Im Archiv können Sie die Handakte nicht finden. Es gibt nur die Computerdaten. Was ist sein Deckname im Programm? Laut Lombroso heißt er Sokrates. Noch ein Philosoph. Wie lautet die Adresse? Es sind zwei bekannt. Eine steht auf dem Ausdruck des Lombroso-Computers und die zweite in der Polizeiakte. Welche passt zur Personalausweisung? Die in der Polizeiakte. Irgendwas ist komisch dabei. Wir wissen, dass jemand mit dem Decknamen Wittgenstein seine Eintragung in der VMK-Datei gelöscht hat, oder etwa nicht? Richtig. Wer ist dann aber dieser ausgesprochen gut qualifizierte Schweinehund? Man könnte ja kaum einen besseren Verdächtigen finden, wenn man dem Besetzungsbüro für Kleindarsteller den Auftrag erteilte. Wir haben das Anwesen umstellt. Meine Jungs haben die Lage sondiert. Anscheinend liegt eine männliche Leiche tief im Kasten, die den Tennisplatz sollte. Wir haben uns dem Haus noch nicht genähert, aber wir haben ein paar Mikrofone an die Wand vorgeschoben. Und anscheinend ist jemand zu Hause. Das einzig Komische ist, dass ein Mann vor der Tür steht. Was tut er? Er steht einfach da. Haben Sie keine Infrarotgeräte mit? Natürlich haben wir welche, Commissioner Gilmer, aber er steht verdeckt. Vielleicht ist er nur vor die Tür gegangen, um in Ruhe eine Zigarette zu rauchen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht lebt er mit einem Nichtraucher zusammen. Warten Sie einen Augenblick. Ja. Einer meiner Jungs sagt, er ist bewaffnet, anscheinend mit einer Maschinenpistole. Sieht aus, als erwarte er uns. Wahrscheinlich ist die Leiche im Garten so etwas wie ein Köder. Ich glaube, dass wir warten sollten. Worauf? Können Ihre Männer sich das Ganze etwas näher ansehen, Commander? Kein Problem. Was im Teufelsnamen geht da vor? Alles vorbei. Der Mann im Haus wurde festgenommen. Gott sei Dank. Was ist mit dem Bewaffneten vor der Haustür geschehen? Er hat das Feuer eröffnet und ist erschossen worden. Tot. In Fällen, bei denen es sich um Terroristen handelt, ist der finale Rettungsschuss üblich. Zuerst war schon ein Schock. Ich meine, als ich das Testergebnis gehört habe. VMK negativ. Und was jetzt? Aber dann haben die vom Lombroso-Institut toll reagiert. Da mache ich jetzt eine Therapie und lebe nun in Sicherheit, dass ich mich immer unter Kontrolle habe. Ein Schicksal, zweifelsohne. Aber keine Katastrophe. Deshalb sollten auch Sie sich testen lassen. Wer vorsorgt, hat später nicht das Nachsehen. Lombroso. Das kann uns alle den Kopf kosten. Der Minister war außer sich wie ein Terrorist, nackt aus dem Haus gezerrt und sein Personenschutz von einem Kollegen erschossen. Wie konnte das nur so daneben gehen? Commissioner, wenn ich es Ihnen erklären darf. Ja, bitte. Wittgenstein muss sich zum Polizeicomputer in Kidlington durchgehackt haben. Vielleicht wollte er eine Nachricht für Chief Inspector Jacobitz hinterlassen. Wo er schon mal da ist, beschließt er sich, das System von innen anzusehen und entdeckt mein Programm mit seinen Zufallsnamen und Zufallsnummern. Ja. Da kommt ihm eine Idee. Er erfindet einen Polizeibericht mit dem Namen des Mannes, den er umbringen will. Eines VMK-Negativen. Deckname Sokrates. Wirklicher Name John Martin Babbitton. Der Mann, dessen Leiche in Minister Bedfords Garten aufgefunden wurde. Er erfindet für Babbitton die Art von Hintergrund, wie wir ihn suchen. Und macht ihn zum idealen Verdächtigen, dem wir nicht widerstehen können. Weil er ein Witzbold ist, fügt er ein paar Details hinzu, zum Beispiel die Privatadresse des Ministers und sein Bild. Was für ein Witzbold. Aber wie ist er an Bedfords Adresse und Bild gekommen? Das möchte ich wissen. Anscheinend in unseren eigenen Akten, Commissioner. Was? Na, sehen Sie, das Europäische Kriminalamt hat eine Datei mit einer eigenen Personenakte angelegt. Offenbar hat der Minister ein unbedeutendes Vorstrafenregister. Es handelt sich um zivilen Ungehorsam im Verlauf der Protestmärsche gegen das Strafkoma vor ein paar Jahren. Er ist verhaftet worden, weil er einen Polizisten bei der Ausübung seiner Dienstpflichten behindert hat. Wittgenstein brauchte nichts anderes zu tun, als unserem Computer die Anweisung zu geben, einige Details über Minister Bedford in die Akte John Martin Babbitton zu kopieren, die Akte des Toten. Was hat er dann getan? Nun, nachdem er sein Opfer getötet und die Leiche in Minister Bedfords Garten gelegt hat, wir nehmen jedenfalls an, dass er das zuerst getan hat, musste Wittgenstein Babbittons Namen als VMK-Negativen im Lombroso-Programm aktivieren. Dazu brauchte er bloß Babbittons Namen und Telefonnummer verhältnismäßig weit vorn in mein Zufallsprogramm einzufügen. Ach ja, ja. Er hätte es jemand überprüft. So hätte er festgestellt, dass die verwendete Adresse nur mit der Adresse in der Lombroso-Datei übereinstimmte und nicht mit der in dem gefälschten Bericht im Polizeicomputer, der Minister Bedfords Adresse enthielt. Er hätte wohl gedacht, die Adresse in der Lombroso-Datei sei veraltet. Natürlich gab es auch da keine Handakte über einen John Martin Babbitton. Noch eine Unstimmigkeit. Und wenn Babbitton vorbestraft gewesen wäre, als er den Lombroso-Test machte, hätte man das an seinem Personalausweis ablesen können. Warum nehmen Sie an, Wittgenstein habe sich mit der Absicht in unseren Computer eingeschaltet, eine Nachricht für Jackowitz zu hinterlassen? Nun, angesichts der bisherigen Ereignisse. Er hat eine Diskette für mich im Mund des Toten hinterlassen. Seien Sie gegrüßt, Polizistin. Habe Ihre Fernsehschau letzten Abend mitgekriegt. Danke für die freundliche Anteilnahme an meiner geistigen Gesundheit und meinen Chancen in einer Vorverhandlung. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich habe bereits sorgfältig über meine Verteidigung nachgedacht. Ich bin sicher, dass ich erfolgreich auf Freispruch wegen Unzurechnungsfähigkeit plädieren könnte. Sie sollten daran denken, dass ich behaupten werde, es sei eben der Lombroso-Test selbst gewesen, der mein ohnehin labiles geistiges Gleichgewicht endgültig gestört habe. Zugleich werde ich höchstwahrscheinlich eine zivilrechtliche Schadensersatzklage mit der Begründung anstrengen, dass in meinem Falle die Sorgfaltspflicht gröblich verletzt worden ist. Da vernünftigerweise vorhersehbar war, dass ich als Ergebnis der Überprüfung einen Schock erleiden würde. Aber das ist eine andere Frage. Ihre Andeutung, meine Brüder seien unschuldig gewesen, wurde, wie Sie es wohl erwartet haben, meinerseits als irritierend empfunden. In Wirklichkeit versorge ich die Öffentlichkeit mit einer wertvollen Dienstleistung. Sehen Sie, das sind doch alles potenziell gefährliche Männer, die man nicht einfach ihren eigenen Plänen überlassen darf. Die logische Folgerung aus ihrer Identifizierung sollte wohl zumindest eine Art von Schutzhaft sein. Aber seit sich auf Seiten der Gesetzeshüter die offizielle Empfehlung des gezielten Todesschusses durchgesetzt hat und die Verhängung des Strafkomas den Grundpfeiler der Strafrechtstheorie ausmacht, hat sich herausgestellt, dass für eine von Sparmaßnahmen besessene Verwaltung die Einkerkerung von Gewaltverbrechern als ein Ziel allenfalls zweiter Ordnung gilt. In Nachahmung dieses amtlichen Beispiels fühle ich mich aufgefordert, sie selbst auf humane und wirksame Weise zu töten und dabei die Gesellschaft so wenig wie möglich zu belästigen. Hören Sie, Polizistin, Sie sollten sich eigentlich nicht bemühen, mich zur Strecke zu bringen, sondern mir dankbar sein. Denken Sie doch einmal daran, wie viele meiner Brüder zu Frauenmördern hätten werden können. Zukünftige mordlustige Schürzenjäger. Jedenfalls sollten Sie sich fragen, wie viele Leben auf Kosten der wenigen, die bereits geopfert wurden, gerettet worden sind. Ist das nicht einfach eine Form utilitaristischer Ethik? Sie haben mich herausgefordert, Polizistin. Mich aufgefordert, mit Ihnen zu kommunizieren. Mit blutigen Grüßen, Ihr Ludwig Wittgenstein. Das Wittgenstein-Programm. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Philipp Kerr. Hörspielbearbeitung Leonard Koppelmann. Musik Henrik Albrecht. Teil 1. Es sprachen Jake Hansi Jochmann, Wittgenstein Matthias Hase, Chang Konstantin Graudus, Bowles Werner Wölbern, Waring Rolf Becker, Miles Elisabeth Schwarz, Gilmore Matthias Fuchs. In weiteren Rollen Lutz Herkenrath, Wolfgang Kaven, Peter Kirchberger, Uli Lothmanns, Rainer Schmidt, Wolf-Dietrich Sprenger, Anne Weber. Technische Realisation Günther Beckmann und Kerstin Heikamp. Regieassistenz Nana Us. Regie Leonard Koppelmann. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen und Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1998.